Telekom Fernsprechkabine Friedelstraße 34. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein völlig neues Hinweisschild der Telekom, in dem die Notruf- und Feuerwehr-Telefonnummern verzeichnet sind, sowie erläutert wird, wie ein Fernsprecher zu bedienen ist. Ansonsten sieht es hier ausgesprochen aufgeräumt aus und keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.